14. Kapitel. Gib Sie mir meine Beinkleider vom Stuhle her, sagte mein Vater zu Susanne. Sie haben keinen Augenblick Zeit, sich anzukleiden, sagte Susanne. Das Kind ist so schwarz im Gesicht als mein... Als ihr was? Sagte mein Vater. Denn wie alle Rhetoriker war er ein sorgfältiger Untersucher der Gleichnisse. Och, Himmel, Herr, das Kind hat die Krämpfe. Und wo ist Herr Jorik? Ist nirgends zu finden, sagte Susanne, aber sein Kaplan ist im Besuchszimmer und hat das Kind schon auf dem Arm und wartet auf den Namen. Und Madame sagte mir, ich sollte geschwind laufen und fragen, weil doch der Hauptmann schändige Vater ist, ob es nicht nach ihm heißen sollte. Wenn man gewiss wüsste, sagte mein Vater bei sich selbst und strich sich die Augenbrauen, dass das Kind nicht aufkäme, täte man ebenso gut dem Bruder Tobi das Kompliment zu machen. Es wäre in dem Falle sogar schade, einen so großen Namen als Trismegistus daran zu verschwenden, aber er kann sich ja erholen. Nein, sagte mein Vater zu Susanne, ich will aufstehen. Es ist keine Zeit, schrie Susanne, das Kind ist so schwarz als mein Schuh. Trismegistus, sagte mein Vater, aber warte Sie, sie ist ein durchlöchertes Sieb, Susanne, setzte mein Vater hinzu, kann sie wohl Trismegistus in ihrem Kopfe über die Galerie tragen, ohne etwas davon zu verspillen? Doch, das dächte ich, rief Susanne und schlug mit aufgeworfener Nase die Tür zu. Also ich will mich hängen lassen, wenn ich's denke, sagte mein Vater und sprang im Finstern aus dem Bett und suchte nach seinen Beinkleidern. Susanne rannte eilig über die Galerie. Mein Vater tat, was er konnte, seine Beinkleider zu finden. Susanne gewann den Vorsprung und behielt ihn. Es ist Tris oder sowas, rief Susanne, Tris Gistus. Es ist hier nichts zu Gistussen dabei, sagte der Kaplan. Es ist mein eigener Name und fuhr dabei mit der Hand ins Taufbecken. Tristram, sagte er. So ward ich Tristram getauft und Tristram heiße ich bis an mein Ende. Mein Vater folgte der Susanne mit dem Schlafrock über dem Arme und mit nichts weiterem am Leibe als seinen Beinkleidern, die nur der Eile wegen mit einem Knopfe zugeknüpft waren. Und dieser Knopf saß der Eile wegen nur halb in seinem Knopfloch. Sie hat doch den Namen nicht vergessen, schrie mein Vater, als er die Tür nur erst halb geöffnet hatte. Nein, nein, sagte der Kaplan mit einem schlauen Tone. Und das Kind ist besser, rief Susanne. Und wie geht's Ihrer Wöchnerin? Recht gut nach den Umständen, sagte Susanne. Sagte mein Vater, und der Hosenknopf sprang aus dem Knopfloch, sodass das auf die Susanne oder auf das Knopfloch ging, ob es eine Interjektion der Verachtung oder der Züchte war. Aber alles Licht, was ich für jetzt dem Leser geben kann, besteht darin, dass mein Vater den Augenblick, da er sagte, sich herumdrehte und mit der einen Hand seine Beinkleider in die Höhe haltend und mit dem Schlafrocke auf dem anderen Arme wieder über die Galerie hin nach seinem Bette ging, etwas langsamer, als er gekommen war.